Labor für Entrepreneurship, zu Gast Professor Stefan Breitenbach. Professor Breitenbach ist an der Viadrina in Frankfurt-Oder, Professor für Privatrecht, Zivilprozessrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, also hat viel mit Wirtschaft zu tun. Interessant ist in Ihrem Lebenslauf, Sie waren internationaler Mediator in Krisengebieten. Da denkt man ja, diese Juristen, die sind so, na, so wie man sich das so volkstümlich vorstellt, so ein bisschen eng und kennen nur ihr Jura. Genau. Das ist ja Mediation, ist eigentlich das Gegenteil verlangt, dass man sehr offen ist und ja, auf diese Sichtweisen und Besonderheiten eingeht. Wie wird man internationaler Mediator? Also zunächst mal, indem man Mediator wird. Ich stand vor der Wahl, worüber ich habilitiere, und hatte dann eigentlich überlegt, dass ich nicht nochmal so ein dogmatisches, juristisches Thema schreibe, sondern was anderes mache. Und dann kam das Angebot, am Ende des Tages in den USA über Mediation zu schreiben. Das habe ich getan und habe ein Buch über Mediation geschrieben. Erstaunlicherweise, obwohl da keine Paragraphen drin waren, hat mich die juristische Fakultät der Uni München damit auch habilitiert. Damit habe ich selbst fast nicht gerechnet. Und dann habe ich mich entschieden, Mediation nicht nur als in Buchform, sondern erst zu lernen und dann zu praktizieren. Und das habe ich seit 1996 gemacht, hier in Deutschland. Und habe am Anfang sehr viele Streitigkeiten und auch heute noch im Wirtschaftsbereich, insbesondere zwischen Konzernen, gemacht. Und habe das dann ein bisschen mehr geöffnet für Streitigkeiten im öffentlichen Raum. Und irgendwann kam das Angebot, im Namen der EU auch mal in einer internationalen Krise zu vermitteln. Und das war dann eine der Kaukasus-Krisen. Und wie kann man sich das vorstellen? Da kommt man hin. Sind Sie Spezialist für Kaukasus-Probleme? Nein. Ich bin Mediator. Sie sind Mediator und dann hört man, ich versuche das einfach. Also in dem konkreten Fall war es so, dass man zwei Delegationen, ja, nach Berlin gebracht hat, die in getrennten Räumen waren, was wir normalerweise nicht machen, sondern wir verhandeln immer mit den Parteien im Raum. Aber aufgrund dieser sehr kritischen Situation damals musste man die trennen und die wollten auch nicht zusammengebracht werden, weil ein Vizeminister in der anderen Delegation war, der irgendwie einen Titel trug, was denen nicht, und das war also ganz schwierig. Und dann haben wir mit denen getrennt gearbeitet. Wir waren drei Mediatoren und haben mit denen gearbeitet. Und das ist natürlich immer nur ein punktueller Eingriff, wo man jetzt nicht sagt, wir verhandeln die Krise. Das sind immer nur ganz punktuelle Dinge. Und in dem Fall ging es eigentlich darum, dass die den Eindruck hatten, es gibt überhaupt keine Vermittler oder Mediatoren. Weil alle, die bei denen vorbeigekommen waren, um zu vermitteln, hatten eine eigene Agenda. Die Russen, die Amerikaner, die Europäische Union, die wussten immer ganz genau, was sie wollten, nämlich für sich. Ja, aber auf die Idee, dass sie die mal fragen, was die wollen, sind sie selten gekommen. Und das ist das Problem überhaupt in allen internationalen Krisenvermittlungen. Wenn man sich die Geschichte anschaut, was es gegeben hat, ob das zwischen Palästina und Israel oder vielen anderen internationalen Krisenherden war, in aller Regel kamen Vermittler und haben sich die Situation angeschaut. Und dann haben sie gesagt, nach zwei Wochen oder was auch immer, jetzt wissen wir genau, was wir tun müssen. Und dann haben sie einen Plan vorgelegt. Und selbst wenn der umgesetzt worden ist, hat er die Situation meistens schlimmer gemacht als vorher. Weil man die Beteiligten nicht gefragt hat. Wenn wir daraus lernen wollen und sagen, nicht jeder kann Mediation studieren oder hat die Zeit, sich darauf vorzubereiten, andererseits kommt man eigentlich regelmäßig in solche Situationen, sei es im Familienkreis, im Freundeskreis, nicht gleich so hoch aufgehängt, aber auch mit seiner Firma, oft unter den Gründern Streit, der sich dann allmählich herausstellt, dass sie doch nicht so an einem Strang ziehen, sondern verschiedene Interessen mitbringen. Was würden Sie, wenn ich das so fragen darf, in Kurzform empfehlen, wie man sozusagen selber ein bisschen besserer Mediator wird, als man sich das schon vorstellt? Klar denkt man, man muss zwischen den beiden vermitteln. Was ist wichtig? Naja, das Kochbuch. Also es gibt ein berühmtes Buch in den USA, das ist vor 30 Jahren rausgekommen, das heißt Getting to Yes. Getting to Yes. Auf Deutsch hat es den unglaublich intelligenten Titel Das Harvard-Konzept. So, und die Übersetzung ist so wie der Titel. Und da wird unterschieden zwischen Positionen und Interessen. So, und eine Position ist das, was ich verlange im Streit. Ja? Also ich will Alleingeschäftsführer sein. Und Interessen ist das, was Menschen, also in der Definition, in dem Sprachspiel, was Menschen dazu bringt, eine solche Forderung aufzustellen. Wenn man also in jedem Streit an die Hintergründe rankommt, daran rankommt, warum jemand sagt, ich will Alleingeschäftsführer werden und nicht sagt, nö, sondern sagt, erklär doch mal, na, was stellst du dir denn da vor? Wenn man diese Hintergründe aufdeckt, dann wird banal gesagt die Pizza größer, die man verteilen kann. Dann tauchen Aspekte auf, über die man reden kann, aus denen man Lösungen bauen kann. So wie Unternehmer Deals machen, so macht man dann eben auch einen Deal, weil man mehr weiß und unterschiedliche Aspekte für jeden in eine Lösung einbringen kann. Also man hat mehr zur Verfügung, mehr Fragen was zur als Lösung Nein sagen. Sagen. Ja. Das wäre das Kochrezept für Auseinandersetzung. Einfach mal fragen. Erklär mal, wie kommst du dazu? Also der Geschäftsführer sein will. Oder der den größten Anteil haben will. Geschwisteragenda oder irgendetwas, die so da noch eine Rolle spielt. Was immer die Rolle spielt. Und man ihm entgegenkommen kann. Oder er will mehr Gestaltungsfreiheit. Ja. Die kann er haben, auch wenn er nicht allein Geschäftsführer ist. Ja? Oder, ja. Also herausfinden, was hinter der Position steht. Genau. Und dann aus Ihrer Erfahrung als Mediator, was ist wichtig, wenn man dann eine Stufe besser sein will als der Rest? Noch besser zuhören. Zuhören ist die Klar. Hauptqualifikation. Naja, die Hauptqualifikation liegt doch daran, es ist ganz simpel, wenn zwei Parteien, also machen wir den einfachsten Fall, zwei Parteien kommen in einem Streit zusammen und sagen, wir beauftragen jetzt einen Mediator. Das ist ja erstmal schon mal positiv. Ja, erstmal insofern negativ, als zusammen haben sie es nicht hingekriegt. Also. Die haben ja schon ganz viel versucht. Ja? Die sind ja nicht sofort sondern die haben ganz viel versucht. Das heißt, die schleppen eine Geschichte von Fehlversuchen mit sich rum. Ja. Und irgendwann entscheiden sie sich, jetzt probieren wir es nochmal. Das ist im Prinzip positiv. Ja. So. Aber die Frage ist, was kann ein Mediator jetzt eigentlich dazu bringen? Ja. Er kann sich ja, also eine Vorstellung, die dann ist, dass man sich dann dazustellt und sich das eine Weile anhört und dann sagt, ich habe da eine Lösung. Das ist natürlich Quatsch, weil die Parteien wissen viel mehr über ihren Konflikt, als ein Mediator in 2 oder 5 Stunden oder auch einer Woche jemals rausfinden wird. Ja? Also wenn es das nicht ist, dass ich sozusagen als Neutraler mir eine eigene Meinung bilde, dann kann doch nur mein Job sein, dass ich versuche, die Parteien dabei zu unterstützen, dass sie mehr rausfinden, was sie wirklich wollen. Wenn ich ihnen dabei helfe, wenn ich sozusagen Komplexität aufkläre, entwirre und immer klarer in den Raum tritt, was eigentlich jeder will, dann entsteht eine neue Perspektive auf den Konflikt. Dann ändern sich die Wahrnehmungen und dann kann man Lösungen machen. Ich habe auch gedacht, er hört so lange zu, bis er eine Lösung hat und dann versucht er, die darauf einzuschwören. Klappt nicht. Die gibt es auch. Die gibt es auch. Die gibt es auch. Die kommen rein und sagen nach einer halben Stunde, also ich denke, Leute, ich weiß jetzt, was hier los ist und wir machen das so und so. Das kann auch funktionieren, aber das ist nicht, aus meiner Sicht nicht besonders erfolgsträchtig, was eher gewalttätig ist. Und Sie hören zu und versuchen denen auch zu helfen. Das klingt fast ein bisschen so wie Psychotherapie, also denen auch helfen, sich selber besser zu verstehen, aus dem vielleicht Wut oder Hass oder was immer da eine Rolle spielt. Also Mediatoren benutzen Anleihen aus vielen Disziplinen, ja? Sicher auch aus psychotherapeutischen Traditionen, mit einem gigantischen, aber wesentlichen Unterschied. Ein Therapeut und ein Mediator, die haben beide völlig unterschiedliche Ziele. Ich will ja niemanden therapieren, sondern ich möchte in einem strukturierten Prozess, dass ganz bestimmte Fragen, die am Anfang gestellt werden, am Ende geregelt werden. Ich möchte, dass eine Entscheidung herbeigeführt wird. Und wenn ich, um diese Entscheidung herbeizuführen, sage, ich möchte besser verstehen, was der eine oder der andere dazu denkt, dann ist das ein Mittel, was sehr hilfreich ist, aber es ist keine Therapie. Ja? Wir sagen, was wir tun und sagen nicht, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich habe 2 Manager von Großkonzernen da sitzen, womöglich den CEO, und ich würde also in der einleitenden Sitzung sagen, schön, dass Sie hier sind, Sie beide sehen auch so aus, als ob Sie mal Therapie brauchen würden, ich hätte dann ein Angebot. Ja? Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, also zumindest denke ich das. Ja. Ein Sprung von der Mediation zum wissenschaftlichen Lernen. Sie haben für Jura etwas entwickelt, computergestützte Visualisierungsmethoden, um besser zu lernen. Mhm. Am Beispiel Jura, uns interessiert natürlich, wie kann man das übertragen? Wie kann man zum Beispiel zum Thema Entrepreneurship, wie könnte man etwas, so sind wir auch zusammengekommen, besser Internet nutzen, um bessere Lernmöglichkeiten zu geben? Wenn Sie vielleicht Ihren Ansatz kurz vorstellen. Gut, das ist deswegen, ich sage jetzt, das ist ein bisschen schwierig, weil unser Ansatz ist visuell basiert und ich kann jetzt nichts zeigen. Ja? Also muss ich drüber reden. Ich versuche es also. Wenn Juristen Fälle lösen, was sie ja einen erheblichen Teil ihrer Zeit machen, auch wenn sie als Anwälte arbeiten, müssen sie ja in Prozessen, müssen sie ja eine Seite vertreten, dann müssen sie den Fall für sich erstmal lösen. Das bedeutet, sie haben eine sehr strukturierte Arbeitsmethode, um da heranzugehen. Die stammt aus dem römischen Recht, das ist das sogenannte aktionenrechtliche Denken, dass man von der Position des Klägers gesehen, weil Beklagte gehen nun mal selten alleine zu Gericht, aufdröselt die Voraussetzungen für das, was sie begehren. Einer sagt Schadensersatz und dann sagt man, okay, hast du denn die Voraussetzungen, die gesetzlichen, erfüllt? Und dann gibt es 3, 5 oder 10 Voraussetzungen und zu den Voraussetzungen gibt es Untervoraussetzungen, Ausnahmen und Unterausnahmen und Unterunterausnahmen und so weiter. Und das gibt nachher ein ziemlich kompliziertes Bild. Und genau dieses Bild, diese Landkarte visualisieren wir mit sehr einfachen Mitteln, sodass man der Falllösung entweder folgen kann oder das Rechtsgebiet, in dem der Fall spielt, quasi als Landkarte dort hat und dann mit dem Finger durchgehen kann, welchen Weg der Fall nimmt, mit anderen Worten, welche Voraussetzungen, Ausnahmen, Unterausnahmen etc. gerade vorliegen, um am Ende dann zu dem Ergebnis zu kommen, es gibt einen Anspruch oder eine Strafbarkeit oder was immer es gerade ist, oder es gibt es eben nicht. So, das ist diese Visualisierungsmethode. Und die haben wir ursprünglich entwickelt für Studierende, um das, was sie tun, leichter nachvollziehbar zu machen. Ja? Daraus hat sich dann eine professionelle Anwendung entwickelt, mit der, also um 2, 3 Sachen zu sagen, das Bundesjustizministerium gerade mit der Methode ein großes Gesetz gebaut hat, nämlich die Reform des Versorgungsausgleichs. Das ist komplett so entwickelt worden mit dieser Methode. Oder es werden damit Großverfahren gesteuert, also Verfahren, wo es um viele 100 Millionen oder sogar Milliarden geht, wo die Menge der Punkte, über die diskutiert wird, manchmal die 10.000 überschreitet. Und dann arbeiten 40 Anwälte an so einem Fall auf einer Seite. Und dann fragt man sich, wie soll man das noch managen? Und unsere Antwort ist, übers Auge. Weil das einzige mächtige Organ ist, was einer Struktur folgen kann, bis in diese Tiefe. Sprachlich kann ich das längst nicht mehr machen. Ja? Also das sind so professionelle Anwendungen. Oder das Dritte, was wir damit machen, sind in Anführungszeichen industrielle Rechtsprodukte. Also Industrie heißt in dem Fall Standardisierung auf hohem Niveau. Ja, man ist es gewöhnt, wenn man einen Fall hat, dann diktiert man einen Schriftsatz individuell für diesen Fall. Das machen gleichzeitig 100 oder 300 Leute in der Republik, diktieren das Gleiche. Und wir sagen, dieses kann man einmal mit vielen kleinen Textbausteinen einfangen und über eine visuelle Oberfläche so steuern, dass am Ende der Schriftsatz semi-automatisch rausläuft. Das kann man damit machen. Aber zurück zu den Studierenden. Ich glaube, dass man über das Auge und über die Fähigkeit des Auges, Strukturen zu erfassen und zu behalten, sehr viel schneller und effektiver regelbasiertes Wissen lernen kann, dazu gehört auch Recht, als über Texte. Ein Text ist linear, ich gehe da Zeile für Zeile durch und das, was in dem Text drinsteht, über das, was ich als Jurist zu tun habe, muss ich in meinem Kopf zusammenbauen. Wenn ich es visualisiere, muss ich es im Kopf nicht zusammenbauen, sondern folge der visuellen Struktur und sage, ach so muss ich das machen. Und das ist der Effekt. Und deswegen nutzen wir diese sogenannten Knowledge Tools für Studierende. Und das ist eigentlich mein Petitum generell an dieses E-Learning, das Lernen im Internet. Da muss man einfach 2 große Gruppen unterscheiden. Die eine Gruppe sagt, es reicht, wenn ich Texte im Internet neu zusammenstelle, vielleicht noch ein paar Links dazu mache und dann habe ich E-Learning. Und dann wundert man sich, dass es keiner benutzt. Ja? Weil ich lese viel lieber Bücher, ehrlich gesagt, als im Internet irgendwelche Texte zu lesen, schon gar längere. Und die andere Methode würde heißen, adäquat zu dem Lernstoff andere Möglichkeiten, die eben nicht im Buch so möglich sind, zu entwickeln. Dazu gehören animierte Filme, dazu gehören solche Visualisierungen, wie wir sie benutzen, dazu gehören Aufgaben oder Online-Welten, in denen man Dinge tun kann, die man realweltlich nicht machen kann. Ganz unterschiedlich. Kommt drauf an. Aber es sollte, finde ich, in E-Learning immer etwas drin sein, was das I rechtfertigt. Und was nicht der Logik des Buchs folgt. Also ja. Selbst jetzt dieses neue Ding, das hat ja immer noch die Idee, es ist ein Buch halt jetzt elektronisch. Ja. Also E-Learning fing ja an, so wie ich das verstanden habe, dass man sagte, man hat eine Pipeline, das ist ja großartig, die ist eigentlich kostenlos, die kann man beliebig verbreitern. Und also Reach und Richness-Theorem, wunderbar. Und das vor allem preiswerter. Also, und das hat nicht geklappt, das hat man festgestellt. Und die nächste Idee war dann dieses Verlinken. Genau. Und Sie sagen, reicht nicht, visualisieren. Zum Beispiel, ja, also letztlich hängt alles, was man anders macht, irgendwie mit visuellen Darstellungen zusammen. Ne? Aber unsere sehr strukturierte Methode ist eine, und ich habe Anwendungen gesehen aus der Physik, wo man Filme gemacht hat, die eben bis in den subatomaren Bereich Dinge darstellen, die man so im Buch nicht nachvollziehen kann. Und wo ich dachte, hey, das verstehe ich auch, ja, und das heißt was. Ja, würde ich gerne versuchen, auf Entrepreneurship zu übertragen, ja. Das ist ein eigenes Thema, wie man da visualisieren kann oder andere Elemente findet, die einfach nicht nur einfach Buch oder Vorlesung oder Übung übertragen, aufs, praktisch ins Netz stellen, sondern dass man eigentlich neue Methoden, Sie sagen, zum E-Learning gehören neue Methoden, die dem I sozusagen, den Möglichkeiten des Is entsprechen und nicht das Buch oder die Vorlesung nur ins Netz stellen. Wobei für das für den Entrepreneurship-Bereich, das, was regelbasiert ist, können wir in unseren Tools abbilden. Also wir können Geschäftsprozesse von Unternehmen abbilden und das sehr klar und sehr nachvollziehbar. Wir können Prozesse abbilden, wie ich ein Unternehmen gründe und unter welchen Umständen ich welche Rechtsform wähle. Das sind ja zum Teil sehr komplizierte Entscheidungen. Das kann man alles visuell darstellen. Und jemanden quasi beim Navigieren durch die Wahl seiner Unternehmensform helfen. Nur als Beispiel. Ja? Ja. Also das geht schon. Ja. Vom Entrepreneurship in Sprung in eine andere Aktivität von Ihnen, Better Place, das ist eine Plattform für, ja, kann man sagen, Social Entrepreneurship, soziale Projekte. Ja. Würden Sie es, versuchen wir mal, Social Entrepreneurship wäre ja Entrepreneurship auf den sozialen Bereich übertragen. Soziale Projekte, Social Business, ein bisschen was anderes. Wie würden Sie sehen? Was ist Better Place? Also Better Place, ich muss da zwei Sätze ausholen. Ich habe in Berlin hier die Humboldt-Viadrina School of Governance mitgegründet. Und wir haben dort seit 3,5 Jahren einen kleinen Forschungsbereich, der sich, also Englisch, Financing and Organizing Social Cause. Also wir beschäftigen uns damit, wie kann man den gesamten Non-Profit-Sektor besser finanzieren und besser organisieren. Und in dem Finanzierungsteil hat sich das über das Jahr 2006, 2007 hinweg verdichtet zu einer Lösung, die dann in betterplace.org geflossen ist. Das ist eine Plattform für soziale Projekte weltweit im Internet. Die Plattform selber wird Non-Profit betrieben, also das ist ein Stück Social Entrepreneurship. Sie erzielt keine Renditen, aber ist als nachhaltiges Modell aufgesetzt und insofern ein Social Business. Sie soll nach einer Einführungsphase, durch die wir zum Zweidrittel durch sind, sich rechnen wie ein Unternehmen, aber keinen Profit machen. Ja. So, ja. Auf Better Place, das ist so eine Art von eBay für Hilfe. Jeder kann ein Projekt einstellen. Ich habe ein Café für Obdachlosenhilfe in Kreuzberg. Ich brauche 5 Stühle, also poste ich das Projekt, beschreibe es, stelle es ins Netz, hole mir, wenn möglich, einen Fürsprecher, der sagt, ich kenne den Betreiber, ja, ich bin hier Priester oder Pfarrer oder Lehrer oder ich weiß nicht was. Und ich agiere als Fürsprecher. Es gibt ein Web of Trust, weil wir ja nicht kontrollieren, wer die Projekte einstellt. Da kann man auch ein Projekt einstellen und sagen, ich fahre jeden Morgen mit dem BMW zur Arbeit und 4 Leichtmetallfelgen wären gerade gut. Ja? nur würde ich dafür keinen Fürsprecher finden, vermute ich mal. Ja? Außer andere Irre. Ja? Also man kann Fürsprecher, man kann Besucher um sich herum sammeln in diesem Web of Trust. Das ist der Vertrauensmechanismus, den man braucht, wenn es keine hierarchische Kontrolle mehr ist. Und dann kann man seinen Bedarf einstellen, 5 Stühle, kann sagen, jeder Stuhl kostet 30 Euro. Und dann geben wir die Möglichkeit auf der Plattform direkt zu spenden mit Knopfdruck und leiten auch 100% der Spenden weiter. Zu spenden oder die Stühle zu geben? Oder die Stühle zu geben oder Zeit in dem Café einzubringen oder Know-how zu bringen, wie betreibe ich einen Café. Also es ist eigentlich offen, was man für einen Bedarf einstellt. Viele machen das noch über Spenden, aber im Laufe der Zeit wird sich der Charakter der Plattform ändern und es werden viel mehr auch, also vermuten wir, viel mehr auch andere Sachen nachgefragt und angeboten werden. Wie haben Sie es aufgebaut? eBay-Software oder? Nein, wir haben, wir waren in Berlin ausgerechnet in Berlin und 600 Luftmeter voneinander entfernt, zwei Initiativen, die das Gleiche entwickelt haben, ohne es zu wissen, voneinander. Und haben uns natürlich übers Internet, nämlich über Xing, kennengelernt. Und dann haben wir uns getroffen, haben uns von zwei Kettenhunden begleiten lassen, weil man weiß ja nie, was die anderen machen. Und dann haben wir aber nach zwei Wochen entschieden, wir bringen das Ganze zusammen. Und es war ein perfekter Match, weil gerade die andere Gruppe nochmal sehr viel technisches Know-how mitgebracht hat. Und wir haben eigene Programmierer und wir entwickeln die gesamte Plattform selber und haben also eigentlich da auf keine fremden Sachen zugegriffen. Und müssen das auch, weil das, was wir wollten, war einfach so nicht vorhanden. Ja, da taucht ein Problem auf, das alle haben, die sowas im Internet machen. Wie wird man auf sie aufmerksam? Wie wird das bekannt? Wie schafft man sich Aufmerksamkeit? Auf den normalen Kanälen, auf denen jedes Unternehmen auch auf sich aufmerksam macht. Das heißt, am Anfang waren wir ein Geheimtipp im Netz. Dann fingen die ersten Blogs an, über uns zu schreiben. Dann haben wir auch ein bisschen Online-Marketing gemacht. Dann setzte die Tagespresse ein. Viele Online-Ausgaben von Bild, Zeit, Stern und so weiter haben über uns geschrieben. Dann kam Radio und dann kam Fernsehen. Und als letztes kam ein Online-Spiel, das Penner Game. Wie heißt das? Penner Game. Aha. Ich habe es nicht gespielt, aber ich weiß, dass es 1,5 Millionen Menschen gibt, die das Penner Game spielen. Und die simulieren, was sie als Obdachlose tun würden. Ich weiß nicht, ob ich das so ein tolles Spiel finde. Also man füttert dann zum Beispiel seine Ratte, mit der man dann seine virtuelle Ratte, ja, mit der man, keine Ahnung. Jedenfalls, das Ergebnis war, die sind auf uns aufmerksam geworden, dass es bei uns 4 oder 5 Obdachlosenprojekte gibt und haben gesagt, hey, das ist doch mal eine Chance, mal was für die richtige Welt zu tun und zu zeigen, dass wir nicht alle verkommene Online-Spielirre sind. Ja? Und dann haben sie das gepostet und wir haben, ich glaube, innerhalb von 2 Tagen 400 registrierte Nutzer bekommen und fast 10.000 Euro. In kleinen Beträgen, 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro für die Obdachlosenprojekte. Ja? Also auch das ist Online-Marketing. Und das Spiel hat auf Sie aufmerksam gemacht? Ja, die haben das auch. Das war Teil, waren Sie Teil des Spiels? Nein, die haben, nein, das... Nein. Spielvorkommen, nein. Nein, sondern die haben auf ihrer Startseite haben sie einen Link zu uns gemacht und haben gesagt, hey Leute, ihr könnt ja nicht nur spielen, sondern was Richtiges tun für Menschen, die tatsächlich obdachlos sind. Ja? Es hat unglaublich viele Kommentare gegeben, von den Nutzern, die ganz überwiesen, fanden sie das großartig, dass sozusagen sie die Möglichkeit hatten, und das ist auch unser Prinzip, 1:1 direkt an dem, was andere machen, teilzunehmen und sich daran auch wirklich zu beteiligen. Und 1:1 heißt, ich weiß genau, was sie tun, die legen transparent, was macht dieses Obdachlosencafé zum Beispiel, was machen die mit dem Geld, wie läuft das, die geben Feedback, alles das, was ich normalerweise nicht kriege, wenn ich im Klingelbeutel oder bei irgendeiner großen Organisation regelmäßig meine 20 Euro oder meine 50 Euro abliefere, abgesehen davon, dass bei uns keine Transaktionskosten anfallen. Transparenz. Und das kommt an. Das ist ein Element, wo... Das hat sehr viele Leute zu uns hingezogen. Ja. Also wir haben wirklich, also buchstäblich CEOs von Großunternehmen, die unmittelbar nach ihrem Ausscheiden bei Better Place angefangen haben, weil sie von der Idee fasziniert waren, dass man hier ein ganz anderes Verhältnis, über das Netz und die Möglichkeiten, ein ganz anderes Verhältnis herstellt von dem, was Menschen schon tun und woran man sich, weil man das gut findet und weil man dem vertraut, durch das Vertrauensnetz beteiligen kann. Wie kann man das? Also ein CEO sagt, jetzt bin ich pensioniert, das mache ich bei Better Place mit. Wie kann man sich das vorstellen? Der klingelt und sagt, was können wir machen? Und dann haben wir schon was. Und dann sitzen in dem Fall ging das ein bisschen anders, aber das ging natürlich über persönliche Bekanntschaften. Also Sie können solche Leute einsetzen, die arbeiten dann mit. In der es ist auch nicht nur einer gewesen und es kommen auch noch weitere hinterher. Also toll. Es gibt ein unendliches Aufgabenfeld da, was man organisieren kann und in welche Richtungen sich eine solche Plattform noch entwickeln kann. Und wenn man das zu Ende denkt, dann ist das tatsächlich etwas, was den Non-Profit-Sektor effektiver machen kann, eigentlich aus drei Gesichtspunkten heraus. Das erste ist, der Spendenkuchen in Deutschland, je nach den unterschiedlichen Schätzungen, liegt irgendwo zwischen 2,8 und 3,5 Milliarden pro Jahr. Fest. Seit vielen Jahren. Ändert sich nicht. Und er ändert sich, bisher ändert sich nicht. Das bedeutet, dass wenn man bei diesem DZI-Spendensiegel, die Organisationen, die haben in den letzten 7 Jahren ihre Ausgaben für die Kapitalbeschaffung verdoppelt. Kein Wunder, weil mehr Organisationen um den gleichen Kuchen streiten. Also muss man den Kuchen erweitern. So, wir glauben, dass wir mit unserer Plattform völlig andere Leute ansprechen, die nicht auf die Idee kämen, jetzt beim Roten Kreuz oder beim Miserio zu spenden. Also denen geht nichts verloren, sondern andere Kreise. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dadurch, dass wir keine Transaktionskosten nehmen, verbilligen wir enorm die Kapitalbeschaffung. Ja? Die geht nämlich also nicht ganz zu null, weil die machen ja auch Kosten, um das einzustellen und zu pflegen und Feedback zu geben, aber sie sind sehr günstig bei uns. Und das dritte ist, die Transparenz, die wir herstellen, das ist jetzt Prinzip Hoffnung, aber wir sehen das einigen Ecken. Die Transparenz und das Feedback, was wir herstellen, führt dazu, dass insgesamt Organisationen einen Anreiz bekommen, ihre Arbeit transparenter darzustellen. Es war zum Beispiel am Anfang so, dass große Hilfsorganisationen gesagt haben, nee, bei dem, was ihr verlangt, können wir unsere Projekte bei euch nicht zeigen. Weil wir haben Gesamtbudgets, wir können keinen Bedarf runterbrechen. Und gesagt, okay, dann eben nicht. Ja? Und 6 Monate später kamen die ersten großen Organisationen und sagten, vielleicht doch. Ja? Man muss die Alternativen anbieten. Genau. Sagen Sie, es heißt ja immer beim Spenden, ein großer Teil geht dann in die Organisation hier im Land und deren Bürokratie und ein anderer Teil dessen, was dann wirklich dorthin geht, geht in die Bürokratie der dortigen Organisation, genau. Und ganz wenig landet dann wirklich bei denen, für die eigentlich so geworben wird. Ist das bei Ihnen anders? Es hört sich so an, als hätten Sie deutlich weniger Bürokratie, aber trotzdem mehr Transparenz. Ja, wir haben gar keine Bürokratie, weil wir schlicht und ergreifend nichts nehmen. Die Projekte, die sich bei uns einstellen, sind ja typischerweise solche, die, ob in Deutschland oder in Afrika oder in Asien, ist völlig egal, von Initiatoren betrieben werden, die zum Teil nicht mal gemeinnützige Organisationen sind. Die machen einfach was. Die machen was, sind ehrenamtlich. Ohne Bürokratie. Und, ja. Was in der Bürokratie, was das Geld kostet, ist die Top-Down-Kontrolle. Ja? Also ja. Ganz viel Geld fließt in die Bürokratie, weil die Bürokratie ständig das Gefühl hat, sie muss das, was da unten passiert, kontrollieren. Ja. Das da unten heißt irgendwo vor Ort. Ja. Und dafür muss ich einen enormen Apparat aufbauen, durch den das alles durchgeleitet wird. Der Apparat kostet mehr, viel mehr als das, was da unten passiert. Ja. Das leuchtet ein. Ja. Ja. So, wenn man auf die Kontrolle des Apparates verzichtet, dann lautet natürlich der Vorwurf, ja, wer kontrolliert denn dann, dass die dann tatsächlich in Bamako in Mali eine Schule bauen? Ja. Die Antwort ist ganz einfach, das Netzwerk. Ja? Wenn ich poste, ich möchte für die Schule in Bamako Geld haben, dann stellt sich einer rein als Fürsprecher. Und als nächstes komme ich und sage, ich war da. Ja? Ich war im Januar 2008 in Bamako und habe mir diese Schule angeschaut und ich fand das großartig. Oder es gab sie gar nicht. Oder es gab sie gar nicht. Ja? Ich war tatsächlich da. Also jetzt. Nein, nein, so. Das war ein echtes Beispiel. Aber, oder es gab sie gar nicht. Ja? Ja. Und ich glaube nicht, dass die Chance groß ist, dass einer davon kommt, der irgendein Projekt postet, wo er angeblich eine Schule baut oder irgendwas betreibt, und es gibt es gar nicht, weil das findet das Netzwerk ganz automatisch raus. Ja. Das ist die Zukunft des Spendenwesens, würde ich mal sagen. Im Netz transparent, weniger Bürokratie, weniger Kontrollen. Die hat auch, wissen wir auch, doch dann wirklich nicht so viel helfen. Andere Kontrollen. Ja. Andere Kontrollen. Ein Vertrauensmechanismus statt einer hierarchischen Kontrolle. Ja. Ja. Wunderbar. Social Entrepreneurship, kann man Social Entrepreneurship nennen oder würden Sie es anders nennen? Also wenn man uns fragt, würden wir sagen, in dem Aspekt, was wir dort tun, sind wir Social Entrepreneurs. Und in der Definition von Mohammed Yunus, der sagt, ein Social Business ist ein Unternehmen, was nach Unternehmensgesichtspunkten geführt wird, aber keine finanzielle, sondern eine soziale Rendite abwirft, dann sind wir auch ein Social Business. Ja, zumindest sind wir auf dem Weg dazu, weil wir sind noch nicht ganz so weit, dass wir tatsächlich aus unseren Einnahmen uns finanzieren können. Also wir mussten noch eigenes und auch Geld von anderen Zuwendern benutzen, um das Wachstum zu finanzieren. Aber ich denke, wir werden Ende dieses Jahres oder Mitte nächsten Jahres so weit sein, dass wir ein Sustainable Business haben, Social Business. Tolle Geschichte. Ganz herzlichen Dank, kann ich nur gratulieren. Hoffentlich wird es auch aus diesem Geist gut wahrgenommen. Schön, vielen Dank. Thank you.